der Tod. Kameraden in einer schweren Zeit, Zusammenhalt bis in die Ewigkeit. In die Ewigkeit. Ich folge dir bis in den Tod, durchfliege den Himmel, das Morgenrot. Ich folge dir bis in den Tod, durch Hölle und Morgenrot. Durch Hölle und Morgenrot. Niemand kann uns mehr schlagen. Niemand wird uns je verjagen. Wir folgen nur unserem Gewissen und werden die Fahne hier hissen. Die Fahne hier hissen. Ich folge dir bis in den Tod. Durchfliege den Himmel, das Morgenrot. Ich folge dir bis in den Tod. Durch Hölle und Morgenrot. Durch Hölle und Morgenrot. Wir marschieren geschlossen voran. Im Feindesland kommen wir an. Wir handeln nach unserer Pflicht. Wir bringen ins Dunkel das Licht. Wir bringen ins Dunkel das Licht. Denn das ist unsere Pflicht, unsere Pflicht, unsere Pflicht. Ich folge dir bis in den Tod. Durchfliege den Himmel, das Morgenrot. Ich folge dir bis in den Tod.